Für uns hat das alles schon viel früher begonnen. Im August schon, dass wir raus mussten aus Saarbrücken. Die Evakuierung halt. Und dass die Amtsleiter kamen mit den Verfügungen, da hatte man meistens nur 2, 3 Stunden Zeit bis zum Abtransport. Das war militärisch organisiert, pünktlich auf dem Bahnhof, und da standen dann die Züge. 30 Pfund Gepäck durfte man mitnehmen. Ich sehe mich noch in unserer Wohnung stehen und mir gehen 1000 Dinge durch den Kopf. Und meine beiden Kinder schon reisefertig in der Küche und die aufgeregte Fragerei der Kinder. Man hatte ja keine Ahnung, was mitnehmen, für wie lange und wohin. Wenn man Verwandtschaft nachweisen konnte im Reichsgebiet, gab es zumindest die Möglichkeit, sich dorthin zu melden. Das klappte meistens. Aber wenn man niemand hatte im Reich, dann blieb nur die Fahrt ins Ungewisse. Ich habe noch die paar Essvorräte zusammengepackt für die Kinder und mich. Und dann sind wir zum Bahnhof und dann raus aus Saarbrücken und ab. Ich kam dann mit den Kindern nach Thüringen.